Zum 67. Todestag der anti-japanischen Heldin Kim Jong-suk brachte am 21. September die russische Internetzeitschrift dem Chichi einen Beitrag über ihre große Aufmerksamkeit für die Uniform der Revolutionsschule Mangyongdae. Und auf der Internet-Homepage des brasilianischen Juche-Ideologie-Studentenzentrums erschien jüngst ein Beitrag, in dem die unvergänglichen Verdienste von Genossin Kim Jong-suk um die Gründung der Zeitschrift Koreanische Frauen gewürdigt wurden.